Nach Haus war fort, es sah nach einer Fete aus. Ich sah mich in den Spiegel und erblickte Falten, Müdigkeitsfalten, Alterungsfalten. Ich gehör schon zu den Alten. Ey, die Falten, die kannst du erkalten. Ich dachte mir, warum geht das Alter so schnell? Warum kommen die Falten so schnell? What? Ich hielt es nicht mehr aus, ich bei einer Hotline an und fragte die, wie abgehoben Adopt sein kann. Dass man ab diesem Alter alt wird. Sie sagte, ist so mal, wie wenn ein kalter Wald stirbt. Verwirrend bedankte ich mich und legte auf. Mensch, diese Sache mit dem Alter regt mich auf. Ich könnte Baum hinaufklettern und die Affen verscheuchen. Zu müde bin ich, doch dann kommt die Erleuchtung. Tu, was du tun musst, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt. Alles klar, ich ging zur Apotheke und fragte nach einer Creme, die mein Gesicht pflegen. Oh mein Gott, was kam denn da? Eine ganz alte Frau kam daher, sagte, ja, so muss hinten haben. Aber Fulten sind normal. Ich sagte, danke, nicht gemeint, aber mir ist nicht egal. Ich mag eine reine Haut, so fühle ich mich wohl. Sie fragte wegen der Creme, wie fühlt denn Wohl? Ich antworte mir eine ganze Tube. Sie nickte mir zu, sagte, zu Befehl. Ich ging wieder heim und probierte sie gleich aus und gab mir auch gleich mehr auf. Danach legte ich mich nieder, weil ich schläfrig war. Ich nickte auch gleich ein, weil ich Schäfchen sah. Am nächsten Tag lief ich gleich ins Bad hinein. Ich schrie laut aus wie ein Frosch. Tu, was du tun musst, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Tu, was du tun weißt, tu, was du tun weißt. Jo, das war die Geschichte über die Falten. Scheiß mich an, Alter. Total krank, aber ja, das ist die Wahrheit, meine Lern. Ja, 1, 2, 3, 4.